Da stimmt was nicht. Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Wir sind wieder mal ein bisschen später rein. Ich bitte sehr, sehr, sehr um Entschuldigung. Im Radio haben wir ein bisschen schon angefangen zu plaudern hier. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR von 1Live. Heute Nacht haben wir, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine ganz offene Sendung. Und das heißt ja, ihr könnt hier anrufen bei mir zu allen möglichen Themen. Oder auch gerne zu allen unmöglichen Themen. Die Telefonnummer 0180 5678 111 und... Ihr könnt uns ja jetzt, das war früher ja ein bisschen komplizierter oder sagen wir fast überhaupt nicht möglich, mit dieser Nummer könnt ihr uns auch aus dem Ausland erreichen. Also wenn ihr in Spanien, in Portugal oder in Holland oder in der Schweiz oder weiß, egal woher, aus dem näheren oder fernen Ausland, ihr uns erreichen wollt. Das ist die richtige Telefonnummer für das Inland und Ausland. 0180 5678 111. Der nächste Gesprächsteilnehmer... Das ist Daniel und der ist 22. Jawohl. So. Hallo Domian. Ja. Also mein Problem. Ich habe seit einem Monat eine Freundin und ich habe einfach gemerkt, dass ich sie nicht mehr liebe. Mhm. Also ich will sie so schnell wie möglich wieder loswerden eigentlich. So. Ja, das ist doch eigentlich relativ einfach, indem man sagt und tschüss, oder? Ja schon, aber das Problem ist einfach, sie hat in 2 Wochen die Prüfungen, also fürs Abitur. Sag mal. Rufst du aus der Schweiz vielleicht an? Genau, ja. Das ist ja toll, das ist ja klasse, das hätte ich geahnt. Das klappt jetzt problemlos, ne, mit der Telefonnummer. Ja, gut, ja. Und ihr braucht dann auch keine Sorge zu haben, wenn ihr aus dem Ausland anruft, dass das irre teuer wird. Wir rufen euch ja natürlich dann zurück und übernehmen die Kosten, wenn wir uns hier in der Sendung unterhalten. Also keine Sorge. Ja. Ein Monat zusammen, du liebst sie nicht mehr und jetzt steht ihr arm aber kurz vorm Abitur. Ja, also. Und du meinst eine Verantwortung zu tragen, ihr das Herz da nicht zu brechen vorher. Genau, ja. So das ist natürlich ein sehr netter Zug von dir. Ja, eigentlich schon. Ja, sagt er ganz unselbstbescheiden. Daniel, wie lange macht sie Abitur? Also sie hat einfach, sie geht dann sie ist jetzt auf dem Gymnasium. Ja. Und sie fängt an zu studieren einfach. Also. Ja, wie lange dauern die Prüfungen, meinst du? Ein Monat. Gehen die Prüfungen und also ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass du diesen einen Monat noch so mehr oder weniger durchziehst? Nein, das möchte ich nicht. Also da bin ich selber nur unglücklich und nein, das möchte ich nicht. Dann ist ja die Sache eigentlich klar, ne? Ja, schon, aber ich habe einfach Angst, dass ich hier die Zukunft versaue. Mhm. Also. Ja, aber wenn du so ganz entschieden zu dir oder zu mir jetzt auch sagst, ich kann da nicht Theater spielen einen Monat. Nein, das geht nicht. Dann muss man, ja klar, dann muss man das einfach sagen und riskieren und sagen, so ist das Leben halt. Ja. Ist sie denn so sehr in dich verliebt? Ich denke schon, ja, sie ist ziemlich in mich verliebt. Mhm. Also, sie redet schon von, ja, das ist... der Mann, auf den ich gewartet habe und so. Und, Warst du denn am Anfang in sie auch verliebt? Ja, schon, ja. Und warum jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendein Grund... Es ging viel zu schnell, also wir haben uns eine halbe Woche gekannt und dann waren wir schon zusammen, also ich habe gar nichts überlegt, einfach. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, warum ich mich auf sie eingelassen habe. Ist sie zu euphorisch auf dich zugegangen und zu einnehmend auch? Sie ist ziemlich euphorisch, ja. Ausgegangen, ja. Also, Daniel, dann musst du das sagen. Ja, dann musst du das schon. Sagen. Also, eben, ihr das zu sagen wäre nicht so ein Problem. Einfach, ich habe einfach Angst, sie zu enttäuschen. Aber ich denke schon, ich muss für mich selbst schauen. Ja, so ist es halt. Okay. Und mach es nicht per Telefon. Nein, also ich treffe sie am Samstag. Triff dich mit ihr, genau. Also eigentlich wollten wir uns schon am Freitag treffen, aber ich habe da eine Lüge ausgedacht, damit ich nicht dort übernachten muss. Also sie wohnt nicht in der gleichen Stadt. Mhm. Nee, dann geht das auch nicht, dass du einen Monat da ihr was vorspielst. Das geht nicht. Nein. Am Samstag... klare Worte, das wird ein hartes Gespräch werden. Ja, das ich habe ziemlich Angst davor. Also klar, ja. Ich habe einfach Angst, dass sie völlig ausrastet und ziemlich down ist. Das wird sie sein, damit musst du rechnen, ich denke schon, aber so ist es halt. Ne? Ja. Ich denke Samstag an dich. Ja. Schöne Grüße in die Schweiz. Darf ich auch noch ein paar Grüße durchgeben? Ja, ihr Schweizer dürft natürlich alles, nachdem ihr uns 12 Punkte gegeben habt letzte Woche. Ja, genau, ja, für den Guido. Guido. Guido. Also, Grüße. Also, aus der Schweiz. Vom John, von Monika, vom André und vom Stefan. Ja. aus der bekannten Wege aus Bern. Aha. Wir haben schon ein paar Mails geschrieben. Aha. Aus, und, ja? Und ja, wir schauen fast jeden Abend deine Sendung, schon seit 2 Jahren. Ist das toll. Wir sind große Fans von dir. Das ist schön. Woher ruft ihr denn an? Wo lebt ihr in der Schweiz? Aus Bern. Aus Bern. Aus Bern. Ja. Schöne Grüße in die Schweiz und besonders nach Bern. Okay. Alles Gute und toi toi toi fürs Wochenende. Ja, danke. Mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Lust habt, euch auch mit mir zu unterhalten, von wo auch immer, die Telefonnummer 0180 5678 111 und die hat auch der René gewählt und der René, der ist 16 Jahre alt. Ja, hi. Hi. Jo, René. Ja, ich wollte ja mal so eine Zeitgeschichte erzählen. Eine was für eine Geschichte? Meine Geschichte, ja. Erzählen, so. Ja, wir waren halt am Wochenende. Waren wir halt, beziehungsweise mein Opa, der hat in der Eifel hat seinen Wohnwagen stehen, so, halt auf dem Campingplatz. Und waren wir halt jetzt am Wochenende dahin gefahren und zu meinem Opa. Und wie es dann halt so ist, meine Mutter, die sitzen halt da und sind dann halt da Kaffee am Trinken, weiß ich was. War irgendwie so nachmittags und hatte ich halt da keinen Bock mit rumzusitzen. Bin ich halt sozusagen spazieren gegangen und dann, da ist ja so ziemlich viel Waldgebiet um den Campingplatz halt rum. Und dann auch halt diese Wanderwege. Bin ich einfach so einen Weg lang gegangen. Und dann sah ich da so halb so auf dem Weg dann halt so, ja, so Schotter, Matsch, so halt so ein Hügel halt, so einen kleineren. Ja. So ging da halt so mal vorbei und dachte, was war irgendwas Rundes dran. So, und naja, so rund kann ja keine Erde sein. Und bin da halt mal hingegangen, hab da so dran gezogen und naja, dann hatte ich dann halt so ein rundes Ding in der Hand, guck mir das so genauer an, also an, klopfe so halt den Matsch von ab. Ein UFO. Nee, also UFO nicht, aber naja, war ein Schädel. Ein Schädel? Naja, und dachte ich, oh, lustiger Schädel, kannst du ja mitnehmen. Was dann, für ein Schädel? Ja, ein Menschenschädel, also wirklich kein Witz, da lagen auch noch zig andere Sachen rum, also sag ich mal jetzt Wirbel, halbe Wirbelsäulen, Teile oder was ich was, Gebisse oder was ich was, also vom Becken bis was ich was. Und naja, dann habe ich halt diesen Schädel mitgenommen. Und bin halt wieder zum Campingplatz zurück, zu meiner Mutter. Und hab ihr das halt so gezeichnet und sagt, wusste erst nicht, was das ist. Sie dachte irgendwie, das wäre so, du wusstest halt nicht. Und, naja, dann hat sie halt gesehen, hat sie dann gesagt, ih, ist ja widerlich, was stellst du hier an? Und mein Opa hatte dann mal so einen Bekannten gefragt, der wohnt im Dorf schon so, wie alt war der? Irgendwie so 70 Jahre ist der. Und, naja, der meinte dann, da hätten sie irgendwo so ein Friedhof irgendwie aufgelöst, weil da irgendwas gebaut wurde. Und naja, und da hätten sie dann halt den ganzen Schutt davon, die Überreste halt da irgendwie hingekippt. Echt? Naja, und falls das stimmen sollte, ich meine, sind ja immer noch menschliche Überreste. So. Aber ich meine, falls das stimmen sollte, ist es ja auch schon ziemlich krass, dass du mit diesem Schädel durch die Eifel läufst und den mit nach Hause an den Wohnwagen nimmst. Ach ja, ich meine, das Ding ist wahrscheinlich schon 30 Jahre dauert. Ja, nur also, trotzdem. Also ist, ja, trotzdem, also damit dann durch die Gegend zu wandern, ist auch nicht üblich, sagen wir so. Ja gut, ich meine, ja, stimmt schon, wo findet man mal so einen Schädel, ne? Klar. Es hätte ja nur auch, jetzt ganz im Ernst, es hätte ja auch ein Verbrechen vorliegen können. Ja klar, das stimmt schon. Wie ging es denn dann weiter? Hast du, wo ist der Schädel verblieben? Ja, also... Ich hoffe, da steht jetzt nicht neben dir, neben dem Bett. Ja, ich gerade so auf meinem Bett und die Tüte, die guckt mich so nett an, also... Das glaube ich dir nicht. Es ist stimmt wirklich, ich habe den in eine Tüte gepackt, also ins Regal oder so habe ich mir den nicht gestellt, also das muss nicht sein, also wie gesagt, also sauber und so habe ich den natürlich nicht gemacht, also klebt noch Matsch und so dran, aber naja, jetzt habe ich halt so ein mulmiges Gefühl, so, ich meine, war ja mal ein Mensch, ne? War mal ein Mensch, ja. Ja, und erwachsener Mensch war es nicht, also... Das kannst du so sehen. Ja, also die Größe, ich meine... Ja. Ja. Also, wenn diese Geschichte stimmt, wie du sie mir erzählst oder was der ältere Herr da gesagt hat, ist das schon ein Hammer, ne? Naja, das überhaupt dahin zu kippen. Ist das wirklich ein Hammer? Da hätte man eigentlich doch schon auch die Polizei verständigen sollen. Ja, also ich war auch so am Überlegen, gehe ich jetzt dahin oder nicht. Ein Freund meinte von mir, lass es bloß sein, nachher wirst du dann auch verdächtigt, dass du da was Schlimmes begangen zu haben. Also, du hast die Polizei nicht benachrichtigt, du hast den Schädel mit nach Hause genommen. Jo. Was hast du jetzt vor, mit dem Ding zu machen? Tja, ich vor damit, also, angeben bei deinen Freunden. Ja, viele Freunde. Ich habe so gesagt, ha, ich habe einen Schädel gefunden, so halt in der Schule. Das ist natürlich die Sensation, ne? Ja, ja. Und du bist du bist der Star in der Schule jetzt. Ja, so kann ich es nicht nennen. Also manche so, der widerlich, bah. Ja. Und halt so die Geschichten, also viele glauben es mir nicht. Die sagen, ach, du hast einen Knall, du... Klingt auch ein bisschen unglaublich. Ja, eben, ist es ja auch. Aber ich würde sagen, du hältst uns auf dem Laufenden, was du mit dem Schädel machst. Ja, gut. Oder schick mir mal ein Foto davon. Foto? Ja, schick mir bitte ein Foto von dir und dem Schädel. Muss ich die Adresse haben. Die Adresse ist ganz einfach. WDR? Ja, Moment, ich schreibe rauskam. Ganz einfach, kann man sich einfach merken. WDR? Ja. 1 Live Domian? Auch klar, ne? Postfach? Ja. 50600 Köln. Und dann will ich das schwarz auf weiß sehen quasi und dann unterhalten wir uns nochmal. Ja gut, mach ich. Alles klar? Sehr gut. Wir hören voneinander. Tschüss, René. Ciao. Susanne, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Domian? Ja, hallo. Ich bin's. Hi. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Brauchst also, du gar nicht sein. Wegen des Themas gerade? Ja, mein Thema ist also, ich komme eigentlich über den Tod meines Bruders nicht hinweg. Mhm. Also es liegt jetzt zwar schon 6 Jahre zurück, man sollte meinen, es wird besser, wird aber nicht besser, wird also immer schlimmer. Wie alt war denn dein Bruder, als er gestorben ist? Also er war 16 und ich war damals 15. Mhm. Und naja, wir sind, also ich fange mal an, also wir waren im Urlaub und sind dann eben nach Hause gefahren und mein Vater hat eben diese Hitze nicht vertragen. Er ist gefahren und hatte einen Blackout. Naja, und dann sind wir eher so mit voll Karacho gegen den Personenbus gefahren. Mhm. Und dabei kamen mein Vater und mein Bruder ums Leben. Mhm. Meine Mutter war sehr schwer verletzt, also die war 2 Jahre lang nur Krankenhaus, Kur. Mhm. Und also die war dann also sozusagen allein. Ich wurde dann von einer Familie zur anderen, also in eine Verwandtschaft rumgereicht. Und ich bin auch nicht der Mensch, so dass ich so meine Gefühle zeigen kann. Ich erzähle es auch nicht jedem und so. Und ich weine auch nicht in der Öffentlichkeit oder sowas. Also das kann ich nicht. Ja. Ich tue das eigentlich mit mir rumtragen, aber es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht. Macht dir der Tod, das Nicht-mehr-Dasein deines Bruders mehr zu schaffen als der Tod deines Vaters? Ja, das sind so gewisse Schuldgefühle, weil ich viel mehr an ihn denke. Also ich hatte mit meinem Vater ein super Verhältnis. Ein super Verhältnis? Ein super Verhältnis. Und inwiefern Schuldgefühle deinem Bruder gegenüber? Also ihm weniger gegenüber, okay, wir haben uns oft gestritten und so, aber ich denke viel zu oft an ihn und weniger als an... Aber du sagst Schuldgefühle, die müssen irgendwo herrühren. Ich weiß nicht, es war so plötzlich, man hat sich einfach nichts mehr sagen können. Was hättest du ihm gerne noch gesagt? Ja, dass ich einfach ihn lieb hatte, ne? Mhm. Aber meinst du nicht, ich meine, so Streitereien kommen immer mal vor bei Geschwistern, das ist ganz normal. Meinst du denn nicht, dass er das schon auch gewusst und gefühlt hat, dass du ihn sehr lieb hast? Gewusst hat er sicher schon, aber ist was anderes, wenn man es ihm mal sagt, oder? Mhm. Und ich meine, ich habe es ihm bestimmt auch gezeigt und so. Wir waren eben, wie gesagt, wie die besten Freunde. Ich habe ihm alles erzählt und er hat mir alles erzählt und wir haben uns eben alles vertrauen können. Und dann eben, wie gesagt, dann war er einfach weg. Mhm. Und das ist, also wir waren eine super Familie, so eine richtige Bilderbuchfamilie. Deine Mutter war schwer verletzt, sagst du, ne? Ja. Ist sie wieder richtig gesund geworden? Ist sie heute richtig gesund? Es geht, also sie hat jetzt, also, naja, eine künstliche Hüfte hat sie jetzt, aber ganz, war auch ziemlich schwierig und so. Hat deine Mutter dir dann, oder haben die Gespräche mit der Mutter vielleicht geholfen? Ein bisschen? Ich kann mit ihr nicht so darüber reden, weil sie macht es auch innerlich aus, als wenn ich mit ihr darüber reden würde, dann... Also sprecht ihr beide gar nicht über den Verlust eurer... Nein. Überhaupt nicht? Nein. Auch von Anfang an nicht, direkt nachdem es passiert war? Naja, ich musste erst mal beibringen, dass es, also meine Mutter lag auf der Intensivstation, ich bin dann auch hoch zu ihr, also es war in Ungarn, wir waren nicht in Deutschland, sie hat es irgendwie mal am Unfallort so gehört gehabt, also man hat jetzt mir auch voll, da kam so eine deutsche Ärztin daher, hat gesagt, also ja, ich muss Ihnen sagen, ne, Vater und Bruder sind tot, ne. Das hat die Ärztin wo gesagt? Ja, an der Unfallstelle noch, ich lag so da auf der Wiese und... Du warst völlig unverletzt, ne? Also das Gesicht war offen, ich habe eine riesengroße Narbe und also, aber mir fehlt eigentlich nichts und ich habe nur meine Mutter im Hintergrund schreien gehört und das ist ja das auch so einfach im Krankenwagen kommen dann auch die Ärzte daher, hat sie das voll ins Gesicht gepfeffert, ich meine, sie hat es nicht glauben können, ich habe es ihr also dann sagen müssen und... Hast du denn danach, in den Monaten danach, Wochen danach, hast du keinen einzigen Ansprechpartner gehabt, mit dem du über deine Trauer sprechen konntest? Irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ich konnte auch gar nicht darüber reden. Ich meine, ich konnte nicht hingehen und sagen, so geht's mir jetzt, so ist mir zumute. Also viele empfanden mich auch als kalt irgendwie. Susanne, beschreib doch mal, du hast gerade gesagt, dass das eigentlich immer schlimmer wird, anstatt besser. Ja. Ne? Dass das Verarbeiten überhaupt nicht gelingt. Wie äußert sich denn dieses immer schlimmer werden? Ich weiß nicht, es gibt so Tage, da tue ich mich in meine Wohnung verbunkern einfach, da lasse ich niemanden ran und dann mache ich einfach meine Rollos runter und dann... Und was denkst du dann? Ja, ich das ist so, wenn ich in die Disco gehe und wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann, wenn ich dann so mal darüber nachdenke, was er eigentlich alles... Ich meine, er wäre jetzt 21. Mhm. Er hatte keine, also er hatte schon Freundinnen, aber so, und er war noch nie in der Disco gewesen und er hat das alles nicht miterlebt und das ist das Schlimmste. Du spielst dann das Leben durch, wie es für ihn hätte vielleicht verlaufen können. Ja, und dann sehe ich auch Mädchen irgendwie und die sehen dann sehen die auch in meiner Wohnung die Fotos von ihm und so. Mhm. Und dann sagen sie, ach, das war ja absolut der hübsche Kerl und so. Und dann, hast du in deiner Wohnung viele Fotos von deinem Bruder hin? Ja, schon einige doch, und von meinem Vater auch. Der Vater und der Bruder, die beiden sind in Deutschland beerdigt. Ja. Ja. Mhm. Hat das Grab eine besondere Symbolfunktion für dich? Gehst du da? Ich gehe gar nicht zum Grab. Du gehst ja gar nicht hin. Nee, also ich war bei der Beerdigung dort. Ich gehe ab und zu mal mit meiner Mutter hin, dann muss ich aber nur gießen und so, dann gehe ich aber auch gleich wieder. Für mich hat das überhaupt keine, also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Mhm. Also ich, wie gesagt, das spielt sich in mir ab und wir sahen früher auch sehr, sehr ähnlich wie Zwillinge. Und in der ersten Zeit keinen Gesprächspartner gehabt. Hast du denn jetzt wenigstens irgendwo eine ganz enge Freundin oder einen Freund, mit dem du gar nichts? Ich rede mit eigentlich selten mit jemandem darüber. Also Aber Psychologen habe ich. Und Kur war ich auch zwei Monate. Über zwei Monate war ich auf Kur. Und du hattest einen Psychologen auch schon? Ja. Hast du mit dem darüber geredet? Ja, habe ich, aber... Ja. Das hat nicht sowas gebracht. Ich kann mich nicht so ausdrücken. Man kann doch die Gefühle, ich kann die Gefühle nicht so ausdrücken. Doch, ich finde, dass du deine Gefühle hier in den wenigen Minuten, die wir miteinander reden, die sind mir schon sehr, sehr nachvollziehbar, was du jetzt erzählt hast von dir und deinen Gefühlen. Mhm. Und ich glaube, das ist sicherlich auch der Grund, dass es dir so schlecht geht, weil du das alles so sehr in dich hineinfrisst und versuchst, das mit dir alleine zu regeln. Mhm. Und das scheint ja nicht zu gehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ganz große Problem ist, dass du jemanden findest, mit dem du regelmäßig auch über diese Trauer und diesen Vorfall reden kannst. Mhm. Und wenn du da schon mal einen Psychologen hattest und das hat nicht so viel gebracht, dann war es halt der Falsche. Mhm. Aber ich glaube, nicht die Tatsache ist falsch, sich mit einem Psychologen darüber zu unterhalten. Guck mal, das ist so lange her jetzt. Mhm. Es müsste irgendetwas in Bewegung gekommen sein, dass du etwas Abstand vergessen wirst du das nie. Das ist ja auch normal. Aber es ist nicht normal, dass du dich quasi so selbst zerfleischst in dieser Erinnerung. Und es kann ja auch sein, vermute ich jetzt nur, ich frage dich, dass dein ganzes Leben dadurch auch gebremst ist oder blockiert ist. Ist das so? Ja, ich meine, ich krieg wenig auf die Reihe. Mhm. Und du siehst da auch schon einen Zusammenhang zwischen deiner Trauer? Ja, das hat alles verändert damals, alles, mein ganzes Leben ist durcheinander gekommen. Ich war plötzlich auf mich selber gestellt und hätte noch meine Mutter pflegen müssen. Ich habe ihr dann auch gesagt, dass ich das nicht kann. Ich habe diese Kraft nicht aufgebracht, meine Mutter in dieser Zeit zu pflegen. Ich war mit mir selber viel zu sehr beschäftigt. Was machst du denn überhaupt? Du bist 20 Jahre alt? Ich bin arbeitslos. Ja, hast du eine Lehre gemacht? Nein, habe ich auch nicht gemacht, weil ich weiß nicht, ich bin da nicht so, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kriege nichts auf die Reihe. Es könnte also durchaus sein, wenn das Unglück nicht passiert wäre, dass du jetzt irgendeinen Job hättest oder vielleicht studieren würdest oder irgendwas machen würdest. Sowas, ja. Dann würde ich auch gar nicht hier leben. Ich würde wo ganz anders wohnen und ganz anderes. Weißt du, Susanne, allein die Tatsache, dass du dich hier bei mir gemeldet hast und mit mir gesprochen hast, eben in der Öffentlichkeit, wir sind ja nicht alleine, zeigt mir auch, was für eine Sehnsucht du danach hast zu reden, ganz einfach. Aber wen findet man, der es auch verstehen kann? Ich meine, das ist jetzt die große Frage. Ja. Und da kann ich dir jetzt wieder nur unsere obligatorische Hilfe anbieten, dass du jetzt mit der Elke ein paar Worte redest. Mhm. Und die Elke dir vielleicht ein paar Tipps geben kann, dass du für dich richtigen Psychologen findest. Mhm. Ich glaube, das ist der wirklich einzige und richtige Weg, den du beschreiten solltest. Mhm. Sollen wir es so machen? Ja. Dann leg jetzt mal gleich auf und die Elke wird dich anrufen. Vielleicht nicht sofort, aber ich glaube auch sofort, sie nickt, ja. Okay. Okay, danke schön. Von Herzen alles Gute. Und ich wollte sagen, also deine Sendung, das hilft mir, dass ich nicht weiß, dass ich nicht so alleine bin mit meinem Problem. Ja. Darum höre ich sie auch gerne, dass ich weiß, da draußen gibt es noch viele Menschen, die haben auch Probleme und vielleicht sogar dieselben. Und ja. Das ist gut. Also man fühlt sich nicht so alleine. Ja. Schön, dass du so gesagt hast. Okay. Alles Gute, Susanne. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir aber einen tollen Namen hier. Ich stutze hier von meinem Bildschirm. Serjoscha? Ja. Mensch, was ist denn das für ein Name? Ein russischer Name. Ein russischer Name. Serjoscha. Das klingt gut, gefällt mir. 16 Jahre bist du. Ja. Ich weiß noch gar nicht so, wie ich da jetzt von dem einen Thema, denn meins ist ein bisschen, also schön. Ich habe nämlich eine 1 wegen dir in der Schule. Meine erste. Ich habe nicht verstanden, du hast was in der Schule? In der 1 in Deutsch. Ja. Die erste 1 in Deutsch. Aha. Wegen deinem Buch. Wegen meines Buches? Ja. Das ist ja schön, erzähl. Ja, also wir sollten eine Inhaltsangabe machen, ja. Im Wochenplan war das. Aha. Und ich hatte auch als allererste die Hausaufgaben fertig, weil mir das so viel Spaß gemacht hat, halt. Dein Buch zu beschreiben. Also, Unterrichtsstoff war mein Buch. Ja. Mhm. Nein, nicht der Unterrichtsstoff. Die sollten ein Buch aussuchen, was sie als letztes gelesen hatten. Ah ja, ja. So, dann hatte ich das genommen. Mhm. Soll ich mal vorlesen, was ich geschrieben habe? Ja, wenn es nicht so lang ist, mach mal. Nee. Jürgen Domian, Extreme Leben, Protokolle und Kommentare, Inhaltsangabe. Mhm. Jürgen Domian arbeitet als Moderator beim Radio 1 Live. Unter anderem moderiert er eine Sendung, die sich mit ganz außergewöhnlichen Themen befasst. Die Menschen, die sich in seiner Sendung melden, haben meist ganz ausgefallene Hobbys oder Vorlieben oder erzählen ungewöhnliche Geschichten von sich. Ein Teil dieser Gespräche wurde in diesem Buch wiedergegeben. So erzählt beispielsweise eine Frau davon, dass sie schwanger war und das nicht gemerkt hat bis kurz vor der Geburt. Seite 16. Eine andere Frau erzählt von ihrer multiplen Persönlichkeit. Das bedeutet, dass sie in sich 20 verschiedene Persönlichkeiten trägt und in Stresssituationen von der einen Persönlichkeit in die nächste springt. Seite 34. Dies sind vergleichsweise harmlose Geschichten. Viele Menschen sprechen mit Domian auch über sexuelle Dinge, beispielsweise über bestimmte Praktiken, welche ich aber hier nicht ansprechen wollte. Das ist sehr vernünftig. Ja. Die arme Lehrerin, was sie uns da zu hören bekommen hat. Ach ja, und dann muss ich das noch mündlich erklären. Ja, das ist ja toll gemacht. Danke. Das hast du wirklich toll gemacht. Und dafür hast du dann eine 1 bekommen. Ja. Das ist ja klasse. Wurde dann nachher auch noch weiter so auf einzelne Dinge eingegangen aus dem Buch? Ja, also die hat dann gefragt, was ich lieber mache, ob ich die Sendung lieber gucke oder das Buch. Dann auf die einzelnen, sie hat dann gefragt, was noch so halt in dem Buch vorkommt. Und dann habe ich halt noch etwas mündlich erzählt, dass halt Leute mit ihren Problemen anrufen. Dann habe ich noch ein paar Sachen vorgelesen aus dem Buch. Halt noch nicht, natürlich nicht die krassen Sachen, aber halt, was ich im Rahmen hält. Ja. Sag, Joscha, du hast mir das Stichwort jetzt gegeben für die krassen Sachen. Also ich habe in dem Buch, sind ja nun Gespräche dokumentiert, ganz ernste, wie du gerade auch schon gesagt hast, aber halt auch krasse Sachen, ne? Halt auch extreme Dinge aus dem Bereich Sexualität. Wie findest du denn sowas? Was gefällt dir am besten? Was interessiert dich am meisten? In sexueller Dinge? Nee, interessieren dich die mehr oder mehr so die ernsten Geschichten und Anrufer? Oh, wie soll ich sagen? Es kommt immer drauf an, wie jetzt die Geschichte ist, aber im Grunde ist eine Sendung echt super und weiter so. Ich danke dir sehr herzlich und ich gebe das jetzt zurück. Ich sage jetzt auch zu dir weiter so. Vielleicht erscheint noch dieses Jahr ein neues Buch und dann hoffe ich, dass du da wieder eine 1 bekommst in Deutsch. Aber dieses alte Buch, das erste Buch, ist auch immer noch erhältlich. Machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung, ne? Das heißt extreme Leben. Ja, klar. Ne? Habe ich schon gemacht in der Klasse. Und das glaube ich schon. Serjoscha, mein Lieber, ab in die Feder. Du musst doch morgen in die Schule, oder? Ja, wir gehen morgen auf eine Messe. Aha. Aber auf welche Messe? Wohin? Viva, die ist in Koblenz. Ah ja, was kann man da sehen? Alles handwerklich, Zeug und Handwerk. Alles mögliche. Ja. Das heißt, du kannst ein bisschen länger pennen? Ja, eben. Na prima. Alles Gute weiterhin. Alles klar. Tschüss, Serjoscha. Danke. Tschüss. Jetzt haben wir 1.35 Uhr und 10 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Freunde, es geht weiter. Hier läuft eine ganz kleine Fliege über mein Blatt. Eine durchsichtige Fliege. Kommt die denn hier rein? Also, hier ist 1 Live, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen. Und hier ist Domian mit unserem Talkradio. Und heute Nacht könnt ihr mich ganz einfach anrufen und wenn ihr Bock habt, mit mir zu reden, über welche Dinge auch immer, über Lustiges oder über Ernstes, die Telefonnummer 0180 5678 111 gilt auch fürs Ausland. Ihr könnt uns auch aus dem Ausland erreichen. Oder die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Stefan. Und Stefan ist 22. Hallo? Ja, Stefan, guten Morgen. Ja, hallo. Und zwar geht es um meine Freundin. Ja. Und zwar ist sie vor einem Jahr etwa vergewaltigt worden. Mhm. Und ich habe dann, damals waren wir erst noch befreundet nur, ich habe dann versucht, drüber hinwegzuhelfen. Mhm. In der Zeit sind wir dann zusammengekommen, haben jetzt eine Beziehung und das Problem ist, dass sie von demselben Mann seither wieder zweimal vergewaltigt wurde. Seither zweimal nochmal? Ja, von demselben Mann? Von demselben Mann, das letzte Mal ist circa 4 Wochen her. Wie? Beschreib mal die Situation, in denen das passiert. Das ist eine ganz dumme Situation. Das eine Mal war es so, dass ein Bekannter von ihr bei ihr zu Besuch war und dann gegangen ist und der hat einen Armreif bei ihr auf dem Tisch liegen lassen. Und dann hat es 10 Minuten später geklingelt, nachdem er gegangen ist, und sie hat gemeint, er holt seinen Armreif ab, drückt die Tür auf und dann steht der Typ in der Wohnung. So zum Beispiel. Und dann ist sie in der Wohnung vergewaltigt worden? In der Wohnung. Das erste Mal war in der Wohnung, das zweite Mal in der Wohnung, das dritte Mal in der Diskothek. Das heißt, deine Freundin kennt ihn? Sie weiß, wie er aussieht, ja. Warum zeigt sie ihn nicht an? Das ist das Problem, und zwar hat sie erstens tierische Angst, dass die Polizei hergeht und das allen Leuten in ihrer Umgebung erzählt, dass zum Schluss jeder weiß. Und zwar ist sie in ihrer Teenagerzeit mal vergewaltigt worden, ist dann zur Polizei gegangen und hat da also ganz arg schlechte Erfahrungen gemacht. Das hat am Schluss also auf ihrer Schule jeder gewusst und sie hat dann ziemlich einen Spießrutenlauf durchgemacht. Und deswegen hat sie jetzt halt Angst, dass sie dasselbe wiederholt. Mein Gott, Stefan, dann ballt sich da aber wirklich ein Schicksal zusammen, dass deine Freundin so oft schon vergewaltigt worden ist. Auch ja, sie ist in der Kindheit auch sexuell missbraucht worden. Und das Problem ist, dass sie dann halt auch nicht drüber reden kann. Also das, was ich jetzt drüber weiß, habe ich in ganz arg vielen Gesprächen über ganz lange Zeit erfahren, das sind auch nur Brocken. Dann muss sie doch in ständiger Hochspannung und Angst leben. Ja, natürlich. Kennst du diesen Typ auch? Ich weiß aus ihrer Beschreibung her, wie er aussieht, aber selber gesehen habe ich noch nicht. Und Wie hast du dich hier bisher verhalten? Du hast versucht, ihr ein Gesprächspartner zu sein? Ich habe versucht, ihr welchen Rat hast du ihr gegeben? Ich habe jetzt erstmal jetzt habe ich sie dazu gebracht, dass sie zur Polizei geht, weil das kann ja so nicht ewig weitergehen und das hört ja auch nicht auf. Und das hat sie gemacht jetzt? Ja, wir haben jetzt für morgen einen Termin, morgen Vormittag. Und das Problem ist halt, dass sie jetzt den ganzen Tag schon tierisch down ist, Angst hat und heult und ich bin jetzt langsam auch unsicher, also Stefan, was ich tun soll. Weil wenn sie da früher solche schlechten Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat, dann ist das sehr zu bedauern und zu kritisieren. Dennoch darf man das nicht alles über einen Kamm scheren. Die Entscheidung, jetzt morgen zur Polizei zu gehen oder auch dein Drängen darauf hin, ist völlig richtig und in Ordnung. Das muss auch passieren. Und in der Regel sind das sehr vernünftige und sehr einfühlsame Leute bei der Polizei. Da gibt es natürlich auch mal Ausnahmen, aber nun Gott, die gibt es überall. Und ihr müsst das morgen natürlich auch thematisieren, dass sie sehr große Angst hat davor, dass es öffentlich wird, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht hat und so weiter. Damit die auch mit der Angst schon mal konfrontiert sind von deiner Freundin. Aber es muss etwas passieren. Mein Gott, das kann doch nicht so weitergehen. Ja, das sage ich halt auch. Dieses Mädchen macht sich ja völlig kaputt, wenn da jetzt nicht was Entscheidendes passiert. Bist du jetzt schon fast unsicher geworden, ob das die richtige Entscheidung war? Ja, ich habe sie halt sehr dazu gedrängt und sie will das auch nicht von sich aus, sondern tut es eigentlich mehr für mich, jetzt zur Polizei zu gehen. Und ja, das Problem ist auch, dass aus ihrem Umfeld und aus den Gesprächen bisher mit anderen Leuten eigentlich überall gesagt wurde, das bringt nichts, zur Polizei zu gehen. Also die Leute von Frauen helfen Frauen, da war sie nach dem ersten Mal. Ja. Die haben also gesagt, wenn da keine konkreten Beweise mehr vorliegen, und es liegen ja keine mehr vor, dann bringt es so gut wie gar nichts, zur Polizei zu gehen. Beim zweiten Mal hat sie dann einen Arzt kommen lassen, also so ein Notdienst, damit sie die Pille danach bekommt, weil das war ein kritischer Tag. Und der hat dann auch gesagt, sie wollen doch wohl nicht zur Polizei gehen. Und sich natürlich jetzt dementsprechend verunsichert. Also das kann ich gar nicht verstehen. Ich halte das auch für völlig verantwortungslos, solche Ratschläge zu geben. Es hat keinen Sinn, zur Polizei zu gehen. Das finde ich völlig falsch. ohne jetzt den Fall im Einzelnen zu kennen. Die Alternative kann nicht bedeuten, ein Verbrechen hinzunehmen und ein Verbrechen immer wieder hinzunehmen und den Täter frei laufen zu lassen. Das kann nicht die richtige Verhaltensweise sein, ganz eindeutig nicht. Ich halte, ich sag's nochmal, solche Äußerungen auch für völlig verantwortungslos von den entsprechenden Stellen. Ich kann. Ich bin auch schon über ein Jahr hin und. Ja. Ich kann wirklich nur hoffen, dass ihr morgen in gute Hände geratet, dass ihr da einen guten Betreuer, eine gute Betreuerin findet bei der Polizei. Und wenn das nicht der Fall ist, dann melde dich doch nochmal bei uns, Stefan. Jetzt hätte ich noch eine andere Frage, und zwar, lässt sich da irgendwas machen, dass sie eine Therapie bezahlt bekommt? Weil sie selbst kann sich das leisten. Bin ich fast 100% sicher, dass nach einem solchen Fall sie das nicht selbst zahlen muss. Dafür ist aber meine Psychologin da, mit der du auch gleich nochmal reden solltest, die dir da konkrete Auskunft geben kann. Sie muss ja auch in eine therapeutische Hand nach solchen schlimmen Vorfällen. Nee, vor allem das Problem ist, dass sie nicht drüber reden kann. Mhm. Also es schließt eine Blockade in ihr auch das in ihrer Kindheit und so. Ja, klar. Und da bist du auch völlig überfordert als Freund. Natürlich. Deswegen, ich finde es schon sehr nett, dass du jetzt doch so viel versucht hast zu arrangieren mit der Polizei, dass du jetzt auch hier angerufen hast. Die Polizei, es muss Anzeige erstattet werden und deine Freundin muss in gute psychotherapeutische Hände. Wir rufen dich gleich nochmal an. Die Elke ruft dich gleich nochmal an. Und ich drücke dir für morgen wirklich alle Daumen. Wenn das nicht gut läuft, melde dich bei uns nochmal. Okay, ja? Mach ich. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Jetzt ist am Telefon Reinhard und Reinhard ist 43. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo, guten Morgen. Grüß dich. Und zwar folgendes, also ich möchte dazu sagen, ich habe vor 2 Monaten in Anführungsstrichen einen riesen Scheiß gebaut. Mhm. Also es ist so, ich weiß nicht, ob du in München ein bisschen auskennst. Nicht so ganz gut. Da ist halt der Ausländerhass bei uns sehr groß, gell? Mhm. Und ich bin also mit einer Ausländerin verheiratet. Mhm. Und da waren wir halt einkaufen bei uns in der Fußgängerzone. Mhm. Und da gibt es so Würstelstandl, nicht? Und da war meine Frau also ein bisschen abseits gestanden. Und ich bin halt zum Würstel hingegangen, schnell was essen. Und da sehe ich halt ein paar so, naja, so Art Kindheit. Die waren zwar nicht kahl geschoren, aber mit so Springerstiefeln und grünen Jacken halt nicht. Und würde meine Frau so beschimpfen, du Kanackenhure und. Ist deine Freundin Frau eine farbige? Nee, das nicht. Meine Frau ist ja eine Rumänin. Nicht? Mhm. Also man sieht es ja schon an, dass sie nicht aus Deutschland kommt. Richtig. Mhm. Gell? Sie spricht zwar Deutsch und alles, nicht? Und ich habe das ja so ein bisschen am Rand zuerst einmal beobachtet, weil es kommt einmal vor, dass so Männer halt Frauen ummachen oder was. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann so gehört und dann sehe ich, wie sie es betatschen und so, gell? Mhm. Und ich muss dazu sagen, also ich habe zwischen 8 und 10 Jahren boxt, ne? Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall ist das halt so weit gegangen, dass ich es halt bekrapscht habe und dann ich muss sagen, das ist schon öfters passiert. Mhm. Und diesmal hat es mir halt, sagen wir mal, einen Deckel davor gehauen. Was hast du gemacht? Ja, ich bin halt auf den Tour und hab den also voll umgewuchtet, ne? Mhm. Das waren aber mehrere, ne? Bitte? Das waren aber mehrere. Ja, die waren so dritt, aber die waren dann so perflex, dass ich also die anderen sind halt abgehauen, ne? Mhm. Der andere ist natürlich umgefallen, das ist ja logisch. Du hast richtig zugeschlagen. Ja, voll Stoff. Halt mit Körpereinsatz, halt mit Gewichteinsatz. Ja. Und so, ne? Mit welchen Folgen? Ja, indem das halt umgefallen ist und ein Schädelbruch gehabt hat, ne? Mhm. Und der größte Hammer ist natürlich jetzt das, dass nicht er die Anzeige kriegt, sondern du. Sondern ich. Mhm. Ne? Mhm. Und wie gesagt, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, was ich tue. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Wir haben sozusagen meine Lizenz genommen auf Lebenszeit. Ja. Wenn du im Verein bist, brauchst du eine Lizenz. Ja. Und die haben es mir also genommen, bin gesperrt auf Lebenszeit. Reinhard, wann genau war dieser Vorfall? Der war vor genau 2 Monaten sowas. Genau vor 2 Monaten. Das heißt, das ganze Verfahren läuft im Moment. Ja, also du, es dauert ja bis das. Ist klar, dass er also in die Gänge kommt. Hast du einen Anwalt? Ja, den habe ich schon, aber er sagt halt, dadurch, dass ich, wie gesagt, Sportler war oder bin, und bei uns ist ja das blöde Gesetz in Deutschland, muss man ja dazu sagen, wenn du halt Kampfsport machst, was ja Boxen auch ist, müsstest du vorher sagen, du, pass auf, ich bin Boxer oder wegen mir, ich will auf jeden Fall. Aber wenn du was vorher sagst, der lacht ja aus. Ne? Also emotional ist das natürlich völlig nachvollziehbar, was du da gemacht hast. Aber sachlich, objektiv gesehen, ist es natürlich nicht korrekt, ihn da gleich krankenhausreif zu schlagen. Obwohl man das natürlich gut nachvollziehen kann. Weißt, wenn jetzt 3-4 Mal sowas passiert, ne, dass die Frau immer wieder beschimpft wird, was, und als Hure und was weiß ich was, dann flippst du halt irgendwann mal aus. Und ich bin von Haus aus halt irgendwie ein impulsiver Mensch. Und also es kann jetzt passieren, dass du, obwohl ihr eigentlich im Recht seid, du eine saftige Strafe da aufgrund bekommst. Ne? Ja, also mein Anwalt meint halt, weil ich ja schon ein paar Mal auffällig geworden bin, früher mal durch die Gang, wo ich war, ne, wo ich so 18, 19, 17 und so weiter war, durch die Rocker halt und so, schon mehrmals vor Gericht gestanden bin wegen Körperverletzungen. Naja, und jetzt meint halt mein Anwalt, naja, also werde ich wahrscheinlich nicht so glimpflich da hochkommen. Ne? Also dieses ist in der Tat ein großes Problem. Wir haben morgen hier in der Sendung das Thema Gewalt auf der Straße. Und immer wieder können Leute in die Situation geraten, die angegriffen werden und sich wehren. Und wenn das Wehren heftiger ausfällt unter Umständen als der Angriff, dass dann die, die eigentlich Opfer waren, zum Täter abgestempelt werden. Ja, und das ist eine missliche, sehr missliche Angelegenheit und du bist jetzt in einer solchen Situation. Ja, und jetzt weiß ich halt nicht, was auf mich zukommt. Denn wenn man, gut, mit meiner Frage natürlich, logischerweise durch das natürlich Anzug gehabt, jetzt war wieder beruhigt hat, aber wie gesagt, der Typ liegt halt nach wie vor im Krankenhaus und die Ärzte wissen also auf einer Seite noch nicht richtig genau, was mit dem werden. Also ich unterstreiche jetzt nochmal, natürlich kann Gewalt gegen Gewalt keine Lösung sein. Dennoch ist es emotional nachvollziehbar, was du gemacht hast. Das ist klar, Mann, aber... Reinhard, ich kann dir jetzt nur wünschen, dass du einen guten Anwalt hast und dass der das Beste für dich raushaut. Ja. Was denn das macht? Was ich eigentlich damit einmal sagen wollte, eigentlich einmal irgendwie an die Öffentlichkeit einmal appellieren, dass also dieser Ausländerhass, was der eigentlich soll, weißt du, wie man. Weil es sind keine minderen Menschen oder sonst was, die sind genauso Menschen wie wir. Und was soll die Scheiße, ne? Kann ich nur ganz dick unterstreichen, was du sagst. Und das muss man auch immer wieder so sagen. Wir müssen aber auch auf der anderen Seite sagen, dass es auch sehr viele gewalttätige Ausländer gibt. Und dadurch wird diese Spirale natürlich immer wieder hochgedreht. Ne? Ja, also gut, nicht, aber man, es ist ja so, jeder ist irgendwo Ausländer. Was will man? Also auf einer Seite verstehe ich das nicht, dass das bei uns ist es ja genauso, der Ausländer hat. Ist so, und auf einer Seite fahren sie dann aber da ins Ausland in den Urlaub. Ja, und genau. Allerdings, das ist also der blanke Hohn. Ja. Also, gut, dass du mit diesem Satz durchgekommen bist bei mir, was du gerade am Ende gesagt hast. Und ich wünsche dir einen guten Anwalt und ein glimpfliches Davonkommen. Und dem Typ wünsche ich auch eine gute Besserung, auch wenn er... Ja. Naja. Okay, Reinhard, schönen Gruß an deine Frau. Ja, okay. Alles Gute. Merci, servus. Gell. Tschüss. Björn ist 19 Jahre alt und jetzt dran. Hi. Ja, hallo. Ja, Björn. Das klingt ja so, als würdest du im Nebenraum sitzen. Ja, ich bin auch nicht ganz weit entfernt. Aha. Ja. So. Also ich bin auf der Suche. Nach wem? Nach einem Mädchen. Und zwar habe ich das kennengelernt beim Spiel des 1. FC Kölns gegen Bayer Leverkusen. Aha, also kürzlich? Richtig, genau. Und sie war also... die gesamte zweite Halbzeit bitterlich am Weinen. Warum? Weil Köln verloren hat. Köln hat nicht verloren, Köln hat unentschieden gespielt. Köln hat unentschieden. War Köln ist aber der Verlierer der Saison. Ne? Richtig, ja, genau. So also meine ich ja letztendlich. Bis zur Halbzeit sah es recht gut aus, ja. Weil auch im Stadion das Gerücht umging, dass Gladbach 4-2 verlieren würde. Ja. Das hätte halt beim Stand von 2-0 noch gereicht. Und dann ist es 2-1 gefallen, das hätte nicht mehr gereicht. Und da fing sie halt an zu weinen. Die Arme. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Wie weit saß sie von dir entfernt? Wir standen beide Südkurve direkt voreinander. Mhm. Ja, und jetzt hoffe ich, dass sie die Sendung hört. Du hast diese Frau nie in deinem Leben vorher gesehen? Noch nie, nee. Ja? Und nach dem Spiel ging das alles ganz schnell auseinander, oder wie? Ja, also sie war mit ihren Eltern da. Mhm. Und da sie derart ausgerastet ist, haben die Eltern sie auch ganz schnell aus dem Stadion rausgeholt. Wie süß, ne? Ja, das war ziemlich krass. Mann, wie alt schätzt du sie? Ich würde sagen ungefähr 16. Ungefähr 16. Und ein absoluter Köln-Fan? Ja. Ein absoluter Köln-Fan, dass sie in Tränen ausbricht, nachdem sie merkte, es geht bergab. Ja, richtig. Bist du denn auch ein Köln-Fan? Absolut, ja. Absolut auch, aber du hast nicht mitgeweint. Ich habe eine halbe Stunde nach dem Spiel angefangen zu heulen, ja. Als ich so langsam begriff, dass es jetzt zu spät war. Der Kölner Stadtanzeiger, nee, der Kölner Express, nicht der Stadtanzeiger. Unsere Boulevardzeitung hier hat getitelt, ganz Köln weint. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, das war ja auch fast so. Jetzt beschreibt das Mädchen noch ein bisschen. Also, wie sah sie aus, was hat sie an? Was sie anhat, weiß ich nicht mehr, weil, doch, es war auf jeden Fall ein Trikot. Mhm. Dann hatte sie, rotbraune Haare. Ja. Und ja, das Einzige, was ich, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ihr Vater ein Hemd anhatte, auf dem Colonie Française, also französische Kolonie, aufstand. Also das sind klare Indizien jetzt, ne? Also ja. wenn sie jetzt zuschaut oder zuhört, wird sie sich bestimmt sofort wiedererkannt. Das hoffe ich. Fühlen, sehen. Wieso möchtest du dieses Mädchen kennenlernen? Ich fand sie sehr nett, also wir haben uns auch schon vor dem Spiel unterhalten. Ach, ihr habt sogar ein bisschen miteinander geredet? Ja. Ah ja. Und ihr Namen weißt du aber nicht? Nee, das war nicht. Den Vornamen. Das war irgendwie sehr dumm, als sie dann so in Tränen ausgebrochen ist. Da wagt man ja auch nicht zu fragen. Nee, na klar. Wo kommst du her? Du findest sie also sehr nett und du würdest gerne mit ihr näheren Kontakt haben. Genau. Und du möchtest mit ihr nicht nur über Fußball reden. Möglicherweise, ja, genau. Aber als Aufhängerthema wäre es gar nicht so schlecht. Genau. Also liebes 16-jähriges Mädchen, oder wie alt du auch sein magst. Der Björn ist ein netter Kerl, haben wir gerade gehört, möchte dich gerne kennenlernen. Und an Gesprächsstoff wird es nicht mangeln, bin ich ganz sicher bei euch beiden. Und die soll sich bei uns melden und dann reichen wir die Nummer weiter an dich. Genau. Ne? Das machen wir in der Regel nicht, solche Sachen, aber jetzt machen wir halt mal. Prima. Okay, Björn, mach's gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Anne, 23. Hallo Anne. Hallo. Ja. Anne, du, dein Thema. Mein Thema ist Vergewaltigung. Mhm. Ich bin vor 3 Jahren von meinem damaligen Freund mehrmals vergewaltigt, geschlagen worden. Mhm. Und jetzt habe ich am Montag ein Schreiben bekommen vom Gericht, dass ich am 26. Mai die Gerichtsverhandlung habe gegen ihn. Hast du ihn angezeigt? Ich habe ihn angezeigt, ja. Ah, ja. Mhm. Auf Körperverletzung und Vergewaltigung. Mhm. Vergessen habe ich damals noch Freiheitsberaubung und Entführung. Das hat er auch auf dem Kerbholz. Ja. Was hat er mit dir gemacht? Ich war mit ihm insgesamt 4 Monate zusammen. Mhm. Nach 2 Monaten, da habe ich ziemlich viel Streit mit meiner Mutter so gehabt. Mhm. Wegen ihm, weil ich hatte damals da Urlaub gehabt, 14 Tage, und meinte zu ihr, ich möchte gerne die 14 Tage mit ihm zusammen verbringen, um ihn kennenzulernen, richtig. Und meine Mutter war damals zu einem Zeitpunkt auch schwer krank geworden und hat zu mir dann gesagt, ja, wenn du die ganze Zeit schon da bist, dann kannst du ja gleich dahin ziehen. Mhm. Und ich so halt exklusiv ich war und habe dann gesagt, ja, okay, gar kein Problem, schnappe ich mir meine Sachen und gehe. Dann bin ich zu ihm gezogen, ab da fing es dann an, dass er mich meinte, bei Krieg geschlagen zu müssen. Mhm. Egal für irgendetwas, hat mir auch immer die Schuld gegeben. Und war auch Tagesordnung gewesen, dass er mich dann nach dem Schlagen meinte, nehmen zu müssen gegen meinen Willen. Mhm. Und wieso Entführung? Ich war nach 5 Wochen, war ich abgehauen von ihm, hab alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ich hatte die Nase so voll gehabt und 2 Tage später, da war ich mit von meiner Bekannten mit dem kleinen Jungen spazieren gegangen und da stand er dann mit der Gasknarre vor mir und hat zu mir gesagt, du kommst jetzt mit, sonst schieße ich. Oh, weia, weia. Und da er schon 2-mal auf mich selber die Gasknarre abgeschossen hatte, hatte ich tierische Panik um den Kleinen, weil nach dem 2. Mal habe ich keine Luft mehr richtig bekommen. Ich habe mir gedacht, er hat ein viel kleineres Lungenvolumen, das wird mit dem Kleinen sein, ne? Er hat auf dich mit der Gaspistole geschossen damals. Ja. Was hat das für eine Wirkung gehabt bei dir? Das war circa 1 Meter weit von meinem Gesicht entfernt. Mhm. Ich habe richtig gemerkt, wie diese ganz kleinen Partikel auf meinem Gesicht richtig wie so kleine Feuer irgendwie war das gewesen, gekommen ist. Und ich habe da absolut keine Luft mehr nach dem 2. Mal bekommen. Mhm. Beim 1. Mal hatte ich noch die Luft angehalten. Waren deine Augen? Waren deine Augen verletzt? Ich hatte die Augen rechtzeitig noch geschlossen gehabt. Mm. Also alles vom Übelsten. Ja. So, jetzt steht die Verhandlung an. Ja. Mm. Und ich habe tierische Panik, dem gegenüber zu stehen. Gab es in den letzten Monaten irgendeinen Kontakt zwischen euch beiden? Nein, gar nicht. Gar nichts. Ich hatte ihn damals angezeigt gehabt und dann hat er mich dann noch, im Mai hatte ich ihm angezeigt. Mhm. Und bis September hatte er noch, er meinte mich dann noch verfolgen zu müssen, indem er öfters bei uns durch die Straße mit dem Mofa gefahren ist und so. Mhm. Ich hatte total die Panik gehabt, rauszugehen. Wie alt ist er? Er war damals 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Also Anfang 20. Ja. Mhm. Er hat dich dann in Ruhe gelassen und sich auch nie telefonisch oder irgendwie mehr bei dir gemeldet. Telefonisch, sagen wir es mal so. Also es kamen immer wieder Anrufe, wo aufgelegt worden ist, wo meine Mutter dran gegangen ist. Du lebst zu Hause noch? Nein, ich lebe jetzt alleine. Ja. Hast du denn trotzdem Angst, wenn du so rausgehst abends und fühlst du dich beobachtet? Hast du es immer so im Kopf? Eigentlich weniger, weil ich momentan denke, der wird bestimmt schon hinter den schwedischen Gardinen sitzen. Was genau macht jetzt deine Angst aus vor dieser Verhandlung? Mit ihm konfrontiert zu werden oder nochmal mit dieser ganzen Zeit? Mit dem Ganzen wieder konfrontiert zu werden. Bist du denn in den Händen eines guten Anwaltes auch? Ja, was heißt guten Anwalt? Ich weiß nicht, ob die auch Zeit hat, weil momentan ist der ihr Kind krank. Ich hätte eigentlich heute, ja heute ist ja schon Donnerstag, mehr oder weniger, mit ihrem Besprechungstermin um 9 Uhr morgens. Aber der wurde dann abgesagt. Ich hoffe, sie kommt mit. Das hoffe ich allerdings auch bei einer solchen Sache. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, müsste eigentlich von ihrer Seite irgendwas arrangiert werden, dass da eine Vertretung kommt oder dass der Fall übergeben wird oder irgendwas. Würde ich an deiner Stelle schon drauf bestehen, dass du da nicht alleine sitzt. Ganz wichtig. Ich habe auch tierische Panik irgendwo davor, dass er auch meine Adresse durch die Gerichtsverhandlung rausbekommt. Also es ist nach wie vor auch wirklich reale Angst vor diesem Mann. Ja. Was für eine Strafe findest du angemessen für ihn? Für ihn? Wenn es nach mir gehen würde, würde ich sein allerwertesten sämtliche Scheibchen schneiden. Ehrlich gesagt. Muss ich wirklich sagen. Er gehört eigentlich nicht mehr in unsere Gesellschaft. Ich saß bei meiner Rechtsanwältin, die hatte die Akte angefordert. Und von der Polizei her werden ja solche Dinge wie, was er schon früher mal getan hat, was im Verferntesten mit diesem Fall zu tun hat, zusammen, also mit reingepackt. Und da habe ich dann gelesen, dass er sogar schon vorher eine Körperbehinderte, die im Rollstuhl gesessen hat, vergewaltigt hat. Wird es sehr schwer sein für dich, all diese Dinge zu beweisen auch? Er kann denn ja sagen, nein, das habe ich so nicht gemacht. Ich war ja direkt, ich bin Montag von ihm weg. Dienstagmorgens habe ich direkt die Anzeige gemacht. Also die haben meinen Körper mit den blauen Flecken fotografiert. Die haben mich in die Klinik geschickt. Da sind Spermareste nachgewiesen worden. Und die haben auf jeden Fall gesagt, das ist eindeutig Nachweise auf eine Vergewaltigung. Dir ist sehr mulmig und du hast richtig Angst. Ja. Ich bin im Moment nicht richtig informiert. Vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit, dass du da noch irgendwie neben deiner Rechtsanwältin einen Beistand beantragen kannst oder dass es da irgendwelche Betreuungsmöglichkeiten gibt. Deswegen möchte ich gern, dass du gleich mit Elke auch nochmal redest. Ja. Das Verfahren ist dir klar, ne? Du legst auf und wenn die Elke frei ist, sie telefoniert im Moment noch mit jemand anderem, dann ruft sie dich heute Nacht noch an. Ja, okay. Dann könnt ihr noch ein paar Sätze miteinander austauschen. Gut. Ich drücke dir von Herzen den Daumen und richte dich aber schon ein, dass das eine harte Zeit werden wird, diese Verhandlungsphase. Ja. Liebe Anne, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, in der Technik war Annette Bastian und morgen heißt unser Thema, ich habe es ja gerade schon gesagt, heißt Gewalt auf der Straße. Wer von euch hat Gewalt auf der Straße schon erlebt? Wer war Opfer oder wer war auch Täter? Oder wer hat so etwas einfach nur mal beobachtet? Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen. Morgen sind wir um 1, aber dann auch wirklich im WDR Fernsehen und bei Radio 1 Live. Ich wünsche einen schönen Nacht. Bis dahin, ciao.